Hey und herzlich willkommen zu unserer ersten Folge von Hot Girl Music. Wir nehmen euch heute mit in ein Musikgenre, das vielleicht etwas kompliziert wirkt, aber eigentlich super spannend ist: Jazz. Stimmt, viele denken bei Jazz an alte Platten, verrauchte Bars und endlose Soli. Aber Jazz ist viel mehr als das, nämlich kreativ, frei, emotional und vor allem total lebendig. Jazz war früher sogar mal die Popmusik. In den 1920ern haben die Leute dazu getanzt, gefeiert, Jazz war überall. Und einer, der damals ganz vorne mit dabei war, Louis Armstrong. Er hat auch den Scat-Gesang bekannt gemacht, also Singen mit Fantasielauten, wie ba-ba-du-bap. Klingt vielleicht etwas ungewöhnlich, aber das war seine Art, mit der Musik zu improvisieren. Wie ein Instrument mit seiner Stimme. Und er war auch einer der ersten, der Solos im Jazz so richtig groß gemacht hat. Vorher haben die Musiker eher alle gemeinsam gespielt, aber Armstrong hat gezeigt, ein Solo kann eine richtige Geschichte erzählen. Louis Armstrong war eine richtige Legende. Er hat die Trompete gespielt, als wäre sie ein Teil von ihm. Und dann noch diese Stimme. Tief, rau, total besonders. Wenn er gesungen hat, wusste man sofort, das ist er. The magic spell you kiss. This is love you unroll. In den 1940ern hat sich Jazz dann weiterentwickelt. Da kam der Bebop. Der war schneller, komplexer und nicht mehr unbedingt zum Tanzen. Eher zum Zuhören und Staunen, wie ein Gespräch auf hohem musikalischem Niveau. Genau, denn Jazz ist oft wie ein Dialog. Die Musiker hören sich gegenseitig zu, greifen Ideen auf, reagieren darauf, alles live und spontan. Fast wie ein Impro-Theater, nur eben mit Instrumenten. Ein Begriff, der im Jazz oft fällt, ist auch Swing. Das beschreibt so eine bestimmte Art zu spielen. Leicht, locker, rhythmisch. Nicht ganz auf dem Schlag, sondern ein bisschen davor oder danach. Das sorgt für diesen besonderen Groove. Und genau deshalb klingt Swing so tanzbar. Viele sagen, es fühlt sich an, als würde die Musik leicht schaukeln. Und es stimmt irgendwie. Man wippt automatisch mit. Also, wenn ihr dachtet, Jazz sei alt oder langweilig, gebt ihm nochmal eine echte Chance. Unser Tipp, La Vie en Rose von Louis Armstrong. Das ist so ein bisschen der perfekte Einstieg. Ruhig elegant und trotzdem richtig spannend. Danke fürs Zuhören und bis zur nächsten Folge von Hot Girl Music. Und denkt daran, manchmal lohnt es sich, Musik einfach mal anders zu hören.